Das ZGA, der Partei der Arbeit Koreas, veröffentlichte am 25. Januar eine Mitteilung über die Einberufung des Kongresses der Malima-Bahnbrecher. Darin hieß es, die PDAK hat im historischen Kampf für die Beschleunigung des siegreichen Fortschritts des Sozialismus mit großer Triebkraft der Selbsthilfe und der eigenen Stärkung den Geist des Bezirkes Gangwon als den vorbildlichen Geist der Epoche betrachtet und das ganze Volk des Landes dazu aufgerufen, dem Bezirk Gangwon in seinem Geist nachzueifern. Der Geist des Bezirkes Gangwon ist ein neuer Geist der Epoche. Darin widerspiegeln sich konzentrisch der unbeugsame Kampfwille und der heroische Geist der koreanischen Revolutionäre, die für Verwirklichung des patriotischen Wunsches von Kim Jong-il nach dem Aufbau eines mächtigen Landes trotz allen Schwierigkeiten voller Siegeszuversicht und Optimismus mit eigener Kraft die helle Zukunft herbeiführen. Das ZGA der PDAK hat die Einberufung des Kongresses der Malima-Bahnbrecher am Jahresende in Pyongyang, der Hauptstadt der TVÖAK, beschlossen, um den außergewöhnlichen patriotischen Elan und die gehobene Kampfstimmung des Volkes, das mit dem Geist des Bezirkes Gangwon in allen Bereichen des Aufbaus des starken sozialistischen Staates den Heldenmythos der Selbsthilfe und der eigenen Stärkung schafft, weiter zu erhöhen. Am Kongress der Malima-Bahnbrecher werden die Malima-Reiter teilnehmen, die an der Spitze des Generalangriffs für die Beschleunigung des Aufbaus des wissenschaftlich-technisch starken Staates, der Wirtschaftsmacht und des zivilisierten starken Staates und für die weitere Verstärkung des politisch und militärisch starken Landes herausragende Erfolge erzielt und Großtaten vollbracht haben. Auf dem Kongress werden auch die wertvollen Erfahrungen aus der Schaffung des Malima-Tempos ausgetauscht und die praktischen Fragen zum höheren Aufschwung beraten.